Der Kaiser wendet sich nun gegen das Kernland der Lutheraner, Sachsen-Wittenberg, wo der zurückkehrende Johann Friedrich Teile seines Landes zurückgewonnen und das albertinische Thüringen erobert hat. Johann Friedrich hat es versäumt, eine rasche Feldzugsentscheidung zu erzwingen. So ist er, als der Winter ins Land bricht, mit seinem Vetter, der ihn so hinterhältig in den Rücken gefallen ist, nicht fertig geworden. Der Krieg erstarrt zum Kleinkampf, ein Aufstand der böhmischen Städte zum Schutze ihrer Privilegien kommt dem Kurfürsten von Sachsen zugute. Zugleich verhält sich der Papst Paul III., dem die Macht des Kaisers zu hoch gestiegen erscheint, zweifelhaft. Er verlegt das Konzil nach Bologna, so dass es nicht mehr als ein freies bezeichnet werden kann. Die Franzosen drohen mit neuem Krieg. Und nur durch eine glückliche Wendung hat sich der kaisertreue Andreas Doria gegen Fiesco von Lavagna, dem Vertrauensmann der Franzosen, behauptet. Aber der Kaiser, kaum jemals zäher und unerschütterlicher als in diesen Tagen, lässt sein Heer, bei dem er trotz erschütterter Gesundheit weilt, mit aller Geschwindigkeit nach Sachsen vorrücken. In Eger erreicht ihn die Nachricht vom Tod seines alten Widersachers Franz I. von Frankreich. Das kaiserliche Heer rückt in zwei Kolonnen durch das Meißener Land nach der Elbe. Der verzagte Johann Friedrich wird auf dem Abmarsch in das starke Wittenberg, wo er zunächst seine Zuflucht sucht, bei Mühlberg auf der Lochauer Heide zum Kampf gestellt und am 24. April 1547 völlig geschlagen. Alle Geschütze, Fahnen und Wagen des Heeres sind in der Hand der Sieger und, was mehr ist, der verwundete Kurfürst selber. Endlich seines Gegners, der so lange das Durchgreifen der kaiserlichen Macht gehindert, der ihm noch kurz zuvor die Krone vom Haupte reißen wollte, mächtig, herrscht ihn der Kaiser mit den Worten an: »Bin ich jetzt euer gnädigster Herr und Kaiser?« Aber trotzdem sein Feldherr Alba darauf drängt, mit dem Gefangenen, der in des Reiches Aberacht steht, nach dem Recht des Krieges zu verfahren, kann sich der Kaiser zu solcher Handlung an dem nicht entschließen, der noch kurz zuvor ein mächtiger Reichsfürst gewesen. Er lässt sich auch nicht durch Scharfmacher verleiten, Luthers Grab anzutasten und die Leiche dem Ketzergericht preiszugeben. Karl begnügt sich damit, den zum Tode verurteilten Johann Friedrich die Wittenberger Kapitulation am 19. Mai 1547 aufzuzwingen, in welcher dieser die Kurwürde abtritt und gegen Verzicht auf seinen gesamten Besitz die Ämter Gotha, Eisenach und Weimar erhält. Das von ihm verlorene Land fällt an Moritz, was böhmisches Lehen davon ist, an Ferdinand. Die erhoffte Schutzherrschaft über Magdeburg und Halberstadt indessen wird dem Albertiner nicht zuteil. In Wittenberg lässt der Kaiser den evangelischen Kultus unberührt. Er wünscht einen Reichstagsbeschluss, dem sich dann alle fügen sollen. Der gewaltige Erfolg rundet sich weiter. Der noch immer trotzende Landgraf gelangt in die Gewalt des Kaisers, und zwar aufgrund eines Abkommens, das Joachim von Brandenburg und Moritz von Sachsen mit Philipp vermittelt haben, wonach sich dieser auf Gnade und Ungnade ergibt, sich durch Fußfall demütigt, seine Festungen schleift, 150.000 Gulden Kriegsentschädigung zahlt, dafür aber ihm ewiges Gefängnis erspart bleiben soll. Obwohl die beiden Fürsten dem Landgrafen auf eine unverbindliche Äußerung des Kaisers hin erklärt haben, dass er überhaupt kein Gefängnis erdulden müsse, lässt der Habsburger ihn, der sich am 19. Juni 1547 dann wirklich in Halle stellt, in Haft nehmen. Die Beschwerde der beiden Kurfürsten hat keinen Erfolg. Der Kampf ist beendet. Auch die böhmischen Städte müssen sich Ferdinand wieder unterwerfen. Der siegreiche Weltbeherrscher sucht jetzt weitgehende Gedanken über die Reform des Reiches zu verwirklichen, die einen stark nationalen Charakter tragen. Er will zur Stärkung der Zentralgewalt einen Reichsbund, dessen Tagungen die Reichstage ersetzen sollen. Eine Reichsrente soll den Unterhalt eines starken Reichsheeres ermöglichen, was der Grenzsicherung wie auch der kaiserlichen Macht zugute käme. Unter Strafsanktion verbietet der Kaiser, dass Deutsche bei fremden Mächten Dienste nehmen. Aber anstatt selber auf dem Ulmer Tage, den er dafür einberufen hat, zu erscheinen, ist er noch im Norden beschäftigt und versäumt die günstigste Gelegenheit. Die partikularistische Eigensucht der Stände kommt bald wieder zu ihrem Recht. Auf dem Augsburger Reichstage, der durch das starke militärische Auftreten Karls den Namen des geharnischten Reichstages erhalten hat, war dann nichts Rechtes mehr zu erreichen. Durch die Intrigen der Bayern und die Unverlässlichkeit seines Bruders Ferdinand wird der Entwurf auf die lange Bank geschoben. Der Kaiser fordert die Rückverlegung des Konzils nach Trient. Vor dem Eintreffen der Protestanten dürfe nichts in den zwischen den beiden Teilen strittigen Angelegenheiten beschlossen werden. Aber der Papst verhält sich durchaus selbstsüchtig. Die Jesuiten dringen in Trient zur Unnachgiebigkeit. Legt man hier die Glaubenssätze, ohne die Protestanten zu hören, in starrer Härte fest, dann ist das Schiedsrichteramt des Kaisers dahin und zugleich die Glaubensspaltung verewigt. Schmerzerfüllt muss Karl auf eine Dauerlösung verzichten und eine deutsche Augenblickslösung anstreben, also ein Interim. Der Naumburger Bischof Julius vom Pflug, ein gemäßigter Katholik, wie er dem Kaiser, der einen Kompromiss braucht, angenehm ist, arbeitet einen Entwurf aus, der das Trennende möglichst zurückstellt und das Einigende in den Vordergrund rückt. Aber dieser Entwurf kommt durch die Hetze des bayerischen Kanzlers Eck als Augsburger Interim nicht als deutsches Gemeinbekenntnis zustande, sondern nur als für die evangelischen Länder gültig. Als kaiserliche Reformation sichert es diesen Laienkelch Priesterehe und Aufhebung der Fastengebote bis zur Entscheidung durch das Konzil. Die Ordnung des Gottesdienstes soll nach katholischer Art geschehen, die bischöfliche Gewalt wiederhergestellt werden. So haben nur die Katholiken von dem Interim Vorteil, der Kaiser aber, der so heißen Herzens und keineswegs mit sturer Unduldsamkeit nach der Glaubenseinigung strebt, ist durch seine Nachgiebigkeit gegen den Druck der katholischen Fürsten um das Vertrauen der Protestanten gebracht. Zwischen den strengen Lutheranern in Magdeburg und den zum Entgegenkommen rasch fertigen Melanchthonianern erhebt sich heftige Fehde. Süddeutsche Städte fügen sich dem Interim, das widerstrebende Konstanz wird in die Acht erklärt. Da die erhoffte Hilfe durch die Schweizer ausbleibt, muss sich die Stadt am 15. Oktober 1548, um der Vollstreckung der Acht zu entrinnen, der Herrschaft Ferdinands ergeben, der nun hier die Rekatholisierung durchführt. Moritz von Sachsen weiß sehr geschickt, Zeit zu gewinnen und dann bloß ein formales Zugeständnis zu machen. Der gefangene Landgraf stimmt in der Hoffnung, die Freiheit wiederzuerlangen, dem Interim zu. Nur Johann Friedrich erweist sich auch in der Haft als unerschütterlich. Hamburg, Bremen und Braunschweig lehnen die Zwischenlösung ab. Besonders aber die stolze Stadt Magdeburg, wo die aus Wittenberg geflüchteten, unentwegten Lutheraner, voran der Professor Matthias Flatzig, genannt Flatius Illyricus, sich befinden. So bleibt das Interim vielfach nur auf dem Papier. Auch das wieder flott gemachte Tridentiner Konzil bringt keine Lösung.